hören Sie nun die Nachrichten für die Generation Pisa. Hallo Party Deutschland! Onkel Fisch machen euch die Ballermann-Nana-Nachrichten! Ballermann-Nana-Nachrichten! Argentinien! Argentinien meldet Pleite an. Ein Hedgefonds, der ist schuld daran. Man verweigerte den Schuldenschnitt, ganz alleine nur für den Profit. Hedgefonds sind Schweine, reiten ganze Staaten rein. NSA-Chef verkauft Netzsicherheit. Dann hat der Abhörer sich einfach umgekehrt. Und die Bild wird kritisiert für Islamfeindlichkeit. Zeitung auf für ihre Horrorshow. Bitte Hilfe für! Hilfe für! Steuerhinterzieher! Hinterzieher! Nun muss die Schweizer OBS-Bank Millionen zahlen. Kriegt das Wort Banküberfall eine ganz andere Bedeutung. Ballermann-Nana-Nachrichten, Ballermann-Nana-Nachrichten. Mehr Spaß, einfach SWR3.